Straße gerannt, gefolgt von mehreren anderen. Er baute sich vor Pippin auf und musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Grüß dich«, sagte der Junge. »Wo kommst du denn her? Du bist fremd in der Stadt.« »Ich war fremd«, sagte Pippin. »Aber jetzt nennt man mich einen Lehensmann Gondors.« »Ach, hör auf«, sagte der Junge, »dann sind wir auch alle Männer.« »Aber wie alt bist du denn? Und wie heißt du?« »Ich bin schon 10 und bald 5 Fuß groß. Ich bin größer als du. Aber kein Wunder, mein Vater ist bei der Wache und einer der Größten. Was ist dein Vater?« »Welche Frage soll ich zuerst beantworten?«, sagte Pippin. »Mein Vater bestellt das Land um Weißbrunn bei Buckelstadt im Auenland. Ich werde demnächst 29, also habe ich dir darin einiges voraus. Allerdings bin ich nur 4 Fuß groß und wachse wahrscheinlich nicht mehr, außer in die Breite.« 29, sagte der Junge und pfiff durch die Zähne. »Ganz schön alt. So alt wie mein Onkel Thomas.« »Trotzdem«, fügte er forsch hinzu, »ich wette, ich könnte dich auf den Kopf stellen oder auf den Rücken legen.« »Vielleicht könntest du das, wenn ich dich ließe«, sagte Pippin lachend. »Und dasselbe könnte ich vielleicht mit dir machen. Wir kennen auch so ein paar Griffe in unserem Ländchen, und ich, lass dies gesagt sein, gelte dort als ungewöhnlich groß und stark. Auf den Kopf gestellt hat mich noch keiner. Wenn es also zur Kraftprobe käme und es nicht anders ginge, müsste ich dich vielleicht umbringen. Wenn du älter wirst, lernst du noch, dass die Leute nicht immer so sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Du hast wohl gedacht, ich bin ein mickriges Ausländerbübchen und leichte Beute, aber da sieh dich vor, ich bin ein Halbling, ein ganz rabiater Bursche.« Pippin setzte eine so grimmige Miene auf, dass der Junge einen Schritt zurückwich, aber gleich darauf ging er wieder vor mit geballten Fäusten und einem kampflustigen Funkeln in den Augen. »Nicht doch«, sagte Pippin und lachte, »du darfst nicht alles glauben, was ein Fremder von sich selbst sagt. Ich bin kein großer Schläger. Aber höflicher wäre es jedenfalls, wenn der Herausforderer erst mal sagte, wer er ist.« »Puch. Ich bin Bergil, Beregonds Sohn, und mein Vater ist bei der Wache«, sagte er. »Hab ich mir's doch gedacht«, sagte Pippin, »denn du siehst deinem Vater ähnlich. Ich kenne ihn, und er hat mich zu dir geschickt.« »Warum hast du das nicht gleich gesagt?«, sagte Bergil auf einmal mit bestürzter Miene. »Sag bloß nicht, er hat sich's anders überlegt und will mich jetzt doch noch mit den Mädchen fortschicken. Aber nein, die letzten Wagen sind ja schon abgefahren.« »So schlimm ist es nicht, was ich dir sagen soll, wenn auch nicht gut. Er sagt, ob du mich nicht lieber, statt mich auf den Kopf zu stellen, ein Weilchen in der Stadt herumführen und mir über das Alleinsein hinweghelfen willst? Dafür kann ich dir auch allerlei Geschichten aus fernen Ländern erzählen.« Bergil schlug vor Erleichterung die Hände überm Kopf zusammen und lachte auf. »Dann ist ja alles gut«, rief er. »Los, komm! Wir wollten zum Tor gehen und zuschauen. Gehen wir gleich.« »Was gibt's denn dort?« »Die Hauptleute aus den äußeren Lehen werden vor Sonnenuntergang auf der Straße von Süden erwartet. Komm mit uns, und du wirst sie sehen.« Bergil erwies sich als ein guter Begleiter. Für Pippin die beste Gesellschaft, seit er sich von Merry getrennt hatte. Und bald schwätzten und alberten sie munter, während sie durch die Straßen gingen, ohne sich drum zu kümmern, wie sie von den Menschen angegafft wurden. Bald waren sie in einer Menge, die zum großen Tor hinströmte. Dort wurde Pippin für Bergil sogar zur Respektsperson, denn als er seinen Namen und das Losungswort nannte, grüßte ihn der Wachtposten und ließ ihn durch. Und obendrein durfte er auch seinen Begleiter mitnehmen. »Das ist gut«, sagte Bergil. »Wir Jungen dürfen nur noch zusammen mit einem Erwachsenen durchs Tor hinaus. Nun werden wir besser sehen können.« Draußen vor dem Tor stand eine Menschenmenge am Rand der Straße und des großen gepflasterten Platzes, in den alle Wege nach Minas Tirith einmündeten. Alle Augen schauten nach Süden, und bald hörte man ein Gemurmel. »Da hinten ist eine Staubwolke. Sie kommen!« Pippin und Bergil drängten sich bis in die vordersten Reihen durch und warteten. In einiger Entfernung erschallten Hörner, und der Lärm der Jubelrufe lief durch die Reihen wie ein auffrischender Wind. Dann kam ein lauter Trompetenstoß, und ringsum brachen die Leute in Geschrei aus. »Furlong, Furlong«, hörte Pippin sie rufen. »Was sagen Sie?«, fragte er. »Furlong ist gekommen«, antwortete Bergil. »Furlong der Dicke, der Herr von Losarnach. Das ist da, wo mein Großvater wohnt.« »Hurra, da ist er, der gute alte Furlong!« Vor dem Zug einher schritt ein großes, starkknochiges Pferd, und auf ihm saß ein Mann mit breiten Schultern und gewaltigem Leibesumfang, alt und graubärtig, doch im Panzerhemd und mit einem schwarzen Helm auf dem Kopf, in der Hand einen schweren Langspeer. Hinter ihm marschierte stolz eine staubbedeckte Kolonne wohlgerüsteter Mannen mit großen Streitäxten heran. Grimmige Gesichter hatten sie und waren etwas kleiner und dunkelhäutiger als alle Menschen, die Pippin in Gondor bisher gesehen hatte. »Forlong«, riefen die Menschen, »die treue Seele, ein wahrer Freund, Forlong!« Aber als die Männer aus Lossarnach vorüber waren, murrten sie. »So wenige. 200. Was ist das schon? Auf 10-mal so viele hatten wir gehofft. Das wird wegen der neuen Nachricht von der Schwarzen Flotte sein. Nur ein Zehntel ihrer Leute können sie für uns abstellen. Trotzdem, jeder Mann ist willkommen.« Und so kamen die nächsten Kolonnen, wurden bejubelt und gefeiert und schritten durchs Tor, Mannen von den äußeren Lehen, die heranmarschierten, um Gondors Hauptstadt in einer finsteren Stunde zu verteidigen. Doch immer waren es zu wenige. Weniger als erhofft und weniger als nötig. Zu Fuß kamen die Männer aus dem Tal des Ringlo, angeführt von Dervorin, dem Sohn ihres Fürsten, 300. Vom oberen Morthond, dem großen Schwarzgrundtal, der lange Duinir mit seinen Söhnen Duilin und Derufin und 500 Bogenschützen. Aus dem Anfalas, dem fernen Langstrand, eine große Kolonne von Männern von vielerlei Art, Jäger, Hirten und Bauern aus den kleinen Dörfern, spärlich bewaffnet, bis auf das Gefolge ihres Fürsten Golasgil. Aus Lamedon einige grimmige Hochlandbewohner ohne Hauptmann. Fischer von der Anduin-Mündung, 100 oder mehr, die man auf den Schiffen entbehren konnte. Hirluin, der Schöne, von den grünen Hängen, den Pidath-Gelin, mit 300 wackeren, grün gekleideten Kriegern. Und zuletzt und am prächtigsten Fürst Imrahil von Dol Amroth, der Schwager Denethors, mit vergoldeten Fahnen, die sein Wappen zeigten, das Schiff mit dem silbernen Schwan und eine Schar Ritter in voller Rüstung auf grauen Pferden, gefolgt von 700 singenden Mannen zu Fuß, grauäugig, dunkelhaarig, und lang wie die Recken der Vorzeit. Aber das war alles. Keine 3000 Mann insgesamt. Mehr würden nicht kommen. Ihre Rufe und das Stampfen der Füße verloren sich in der Stadt. Die Zuschauer standen noch eine Weile still herum, Staub schwebte in der Luft, denn der Wind hatte sich gelegt und der Abend war stickig. Die Stunde, zu der das Tor geschlossen wurde, rückte nah, und die rote Sonne war schon hinter dem Mindoluin versunken. Schatten senkten sich über die und fand, dass der Himmel aschgrau geworden war, als hinge über ihnen eine gewaltige Glocke von Staub und Rauch, durch die nur ein trübes Licht sickerte. Im Westen aber ließ die untergehende Sonne die Dünste wie ein Feuer auflodern, und nun stand der Mindoluin schwarz vor einem brodelnden Schwelbrand mit roten Flecken wie von glühenden Kohlen. »So scheidet ein schöner Tag im Zorn«, sagte Pippin, ohne an den Jungen neben ihm zu denken. »So endet er tatsächlich, wenn ich nicht vor dem Sonnenuntergangsläuten zurück bin«, sagte Vergil. »Da hörst du schon die Trompete, die ankündigt, dass das Tor gleich geschlossen wird.« Hand in Hand gingen sie zurück in die Stadt, als letzte, bevor das Tor geschlossen wurde. Und als sie zur Lampenmacherstraße kamen, läuteten die Glocken feierlich von allen Türmen. In vielen Fenstern gingen Lichter an, und aus den Häusern und den Unterkünften der Soldaten an den Mauern hörte man Gesang. »Leb wohl, einstweilen«, sagte Bergil. »Grüß meinen Vater, und ich danke ihm für den Besuch, den er mir geschickt hat. Komm bald wieder, bitte. Fast wünschte ich, wir hätten keinen Krieg. Dann könnten wir zusammen allerlei drollige Sachen erleben. Wir könnten meinen Großvater in Lossarnach besuchen. Dort ist es schön im Frühling. Die Wälder und Felder stehen voller Blumen. Aber vielleicht ein andermal. Unseren Statthalter kriegen Sie nie klein. Und mein Vater ist unwiderstehlich. Lebe wohl, bis bald.« Sie trennten sich, und Pippin beeilte sich, zur Zitadelle zurückzukehren. Der Weg kam ihm lang vor. Ihm wurde heiß, und er verspürte mächtigen Hunger. Rasch wurde es sehr dunkel, ohne einen Stern am Himmel. Etwas spät kam er zum Abendessen in die Schenke. Beregond begrüßte ihn freudig und bot ihm einen Platz an seiner Seite an, denn er wollte Neues von seinem Sohn hören. Nach der Mahlzeit blieb Pippin noch eine Weile, dann nahm er Abschied. Eine sonderbare Beklommenheit hatte ihn befallen, und nun wünschte er sehnlichst, Gandalf wiederzusehen. »Findest du den Weg?« sagte Beregond an der Tür des kleinen Saals an der Nordseite der Zitadelle, wo sie gesessen hatten. »Die Nacht ist stockfinster. Umso mehr, als der Befehl ergangen ist, alle Laternen auf den Straßen zu verdunkeln und kein Licht aus den Häusern nach draußen scheinen zu lassen. Und noch eine Neuigkeit von anderem Gewicht kann ich dir mitteilen. Du wirst morgen früh zu Herrn Denethor gerufen. Ich fürchte, du kommst nicht zum dritten Bataillon. Trotzdem sehen wir uns hoffentlich wieder. Lebe wohl und schlafe in Frieden.« Sein Zimmer war dunkel, abgesehen von einer kleinen Laterne, die auf dem Tisch stand. Gandalf war nicht da. Pippin wurde immer beklommener zumute. Er stieg auf die Bank und versuchte, aus einem Fenster zu sehen, aber es war, als blickte er in ein Tintenfass. Er schloss den Fensterladen, stieg wieder hinunter und legte sich zu Bett. Eine Weile horchte er noch, ob Gandalf käme, dann fiel er in einen unruhigen Schlaf. In der Nacht weckte ihn ein Lichtschein, und durch den Vorhang der Schlafnische sah er, dass Gandalf gekommen war und im Zimmer auf und ab ging. Auf dem Tisch standen Kerzen, und dazwischen lagen Pergamentrollen. Er hörte, wie der Zauberer seufzte und murmelte, »Wann kommt bloß Faramir zurück?« »Hallo«, sagte Pippin und steckte den Kopf aus dem Vorhang. »Ich dachte schon, mich hättest du ganz vergessen. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Es war ein langer Tag.« »Aber die Nacht wird allzu kurz sein«, sagte Gandalf. »Ich bin hierher zurückgekommen, weil ich ein bisschen Ruhe haben muss für mich allein. Du solltest jetzt schlafen. Wer weiß, wann du wieder zu einem Bett kommst. Bei Sonnenaufgang bringe ich dich wieder zum Herrn Denethor. Nein, wenn er dich rufen lässt, nicht bei Sonnenaufgang. Das Dunkel bricht herein. Morgen geht keine Sonne auf.« Der Weg der grauen Schar. Gandalf war fort, und Schattenfels trommelnder Hufschlag verlor sich in der Nacht, als Merry zu Aragorn zurückkam. Er hatte nur ein leichtes Bündel, denn den Rucksack hatte er in Parthgalen verloren, und alles, was er besaß, waren nun ein paar nützliche Dinge, die er in den Trümmern von Isengard gefunden hatte. Hasufel war schon gesattelt, Legolas und Gimli standen mit ihrem Pferd nahe bei. »Bleiben also noch vier von unseren Gefährten«, sagte Aragorn. »Wir reiten zusammen weiter. Aber nicht wir allein, wie ich zuerst glaubte. Der König hat nun beschlossen, sofort aufzubrechen. Seit er den geflügelten Schatten gesehen hat, zieht er es vor, im Schutze der Nacht zu den Bergen zurückzukehren.« »Und wohin dann?« sagte Legolas. »Ich weiß es noch nicht«, antwortete Aragorn. »Was den König angeht, so wird er zur Heerschau nach Edoras reiten, die er für die vierte Nacht nach der heutigen befohlen hat. Und dort, denke ich, wird er Nachricht vom Krieg empfangen, und die Reiter von Rohan werden nach Minas Tirith aufbrechen. Für mein Teil aber, und für alle, die mit mir gehen wollen, ich zum Beispiel«, rief Legolas. »Und Gimli mit ihm«, sagte der Zwerg. »Nun, ich für mein Teil sehe noch nicht klar«, sagte Aragorn. »Auch ich muss nach Minas Tirith gehen, aber noch ist der Weg mir dunkel. Ein lang erwarteter Augenblick rückt näher.« »Lasst mich nicht zurück«, sagte Merry. »Ich habe euch bisher nicht viel nützen können, aber ich mag nicht beiseite gelegt werden wie ein Gepäckstück, das man erst wieder abholt, wenn alles vorbei ist. Ich glaube, dass ich den Reitern jetzt nur zur Last fallen würde, auch wenn der König gesagt hat, wenn wir in sein Haus kämen, sollte ich an seiner Seite sitzen und ihm vom Auenland erzählen.« »Ja«, sagte Aragorn, »und ich glaube, Merry, sein Weg ist auch der deine, aber erwarte kein freudiges Ende. Es wird lange dauern, fürchte ich, bis Theoden wieder ruhig in Meduseld sitzt. Viele Hoffnungen werden noch zunichte in diesem bitteren Frühling.« Zum Aufbruch. 24 Pferde, Gimli hinter Legolas und Merry vor Aragorn. Und dann trabten sie rasch dahin durch die Nacht. Sie hatten die Grabhügel an den Isenfurten noch nicht weit hinter sich, als ein Reiter aus der Nachhut nach vorn gesprengt kam. »Mein Gebieter«, sagte er zum König, »Reiter kommen hinter uns her. Als wir die Furt durchquerten, glaubte ich, sie zu hören, und jetzt sind wir sicher. Sie holen uns ein. Reiten sehr schnell.« Sogleich ließ Theoden halten. Die Reiter machten kehrt und nahmen die Speere zur Hand. Aragorn saß ab und hob Merry herunter. Dann stellte er sich mit blankem Schwert neben dem Steigbügel des Königs auf. Eomer und sein Knappe ritten zurück zur Nachhut. Merry kam sich mehr denn je wie unnötiges Gepäck vor. Wenn es zum Kampf käme, was sollte er tun? Angenommen, der kleine Geleittrupp des Königs säße in der Falle und würde besiegt, er aber entkäme in der Dunkelheit und stünde dann allein in den menschenleeren Weiten von Rohan, ohne zu wissen, wo er sich befände. »Nichts für mich«, dachte er. Auch er zog sein Schwert und schnallte den Gürtel fester. Der sinkende Mond war hinter einer großen, dahinziehenden Wolke verschwunden, aber plötzlich trat er wieder klar hervor. Nun hörten sie alle die Hufschläge, und im gleichen Moment sahen sie auch schon dunkle Gestalten, die rasch auf dem Weg von den Furten herangeritten kamen. Hier und da blinkten Speerspitzen im Mondschein. Die Anzahl der Verfolger war nicht genau zu erkennen, aber zumindest schienen sie nicht weniger zu sein als die Begleiter des Königs. Als sie etwa bis auf 50 Schritt heran waren, rief Eomer mit lauter Stimme, »Halt! Halt! Wer reitet da in Rohan?« Die Verfolger brachten ihre Pferde jäh zum Stillstand. Schweigen trat ein. Dann sah man im Mondlicht einen von ihnen absitzen und langsam vorgehen. Weiß schimmerte seine Hand, die er zum Zeichen des Friedens mit der Innenfläche nach außen hochhielt. Doch die Männer des Königs hielten ihre Waffen bereit. 10 Schritt vor ihnen blieb der Mann stehen. Er war groß, ein dunkler, aufrechter Schatten. Dann sagte er mit klarer, hallender Stimme, »Rohan? Sagtet ihr, Rohan? Das hören wir mit Freuden. Von weit her kommen wir in großer Eile auf der Suche nach diesem Land.« »Ihr habt es gefunden«, sagte Eomer. »Als ihr die Furten dort hinten durchquertet, habt ihr es betreten. Doch dies ist König Theodens Reich. Niemand reitet hier ohne seine Erlaubnis. Wer seid ihr? Und warum in Eile?« »Halbarad bin ich, ein Dunadan, Waldläufer aus dem Norden«, rief der Mann. »Wir suchen einen namens Aragorn, Arathorns Sohn, und haben gehört, er sei in Rohan.« »Und auch ihn habt ihr gefunden«, rief Aragorn. Er drückte Merry die Zügel in die Hand, stürmte dem Ankömmling entgegen und umarmte ihn. »Halbarad«, sagte er, »von allen freudigen Ereignissen ist dies, das am wenigsten erwartete.« Merry atmete erleichtert auf. Er hatte geglaubt, dies sei ein letzter, hinterlistiger Versuch Sarumans, dem König aufzulauern, solange er nur wenige Männer um sich hatte. Aber nun schien es, als werde es nicht nötig sein, im Kampf für Theoden zu fallen, jedenfalls einstweilen nicht. Er steckte sein Schwert in die Scheide. »Alles ist gut«, sagte Aragorn zu den Reitern aus Rohan. »Hier sind einige von meiner Sippe aus dem fernen Land, wo ich wohnte. Doch warum sie gekommen und wie viele sie sind, soll uns Halbarad sagen.« 30 Männer habe ich bei mir«, sagte Halbarad. »Das sind alle von unserer Sippe, die sich in der Eile zusammenrufen ließen. Aber die Brüder der Eladan und Elro hier sind mit uns geritten, da sie auch in den Krieg ziehen wollten. Wir sind so schnell losgeritten wie irgend möglich, als uns dein Aufruf erreichte.« »Aber ich habe euch nicht aufgerufen«, sagte Aragorn. »Es sei denn in meinen Wünschen. An euch gedacht habe ich oft, und selten so viel wie heute Nacht. Aber Nachricht habe ich nicht geschickt. Doch lassen wir es. All dies kann warten. Ihr trefft uns auf einem eiligen und gefährlichen Ritt an. Reitet nun mit uns, wenn es der König gestatten will.« Theoden gestattete es nur allzu gern. »Es ist gut«, sagte er, »wenn deine Verwandten dir ähnlich sind, Herr Aragorn, so sind 30 solcher Recken eine Streitmacht, die nicht nach der Kopfzahl zu bemessen ist.« Die Reiter sich wieder auf den Weg, und Aragorn ritt eine Weile mit den Dunedain, und als sie besprochen hatten, was es im Norden und im Süden Neues gab, sagte Elrohir zu ihm, »Ich bringe dir Botschaft von meinem Vater. Die Tage sind kurz, wenn es dich eilt, denk an die Pfade der Toten.« Immer schon sind mir die Tage zu kurz erschienen, um mich ans Ziel meiner Wünsche zu bringen, antwortete Aragorn. Aber ehe ich diesen Weg einschlage, müsste es mich schon gewaltig eilen. »Bald wirst du sehen«, sagte Elrohir, »doch lass uns von diesen Dingen nicht mehr auf offener Straße reden.« Und Aragorn sagte zu Halbarad, »Was trägst du da, Vetter?« Denn statt eines Speers trug der Dunadan einen langen Stab bei sich, an dem eine Fahne befestigt zu sein schien, doch sie war in schwarzes Tuch eingerollt und mit Riemen zusammengebunden. »Es ist ein Geschenk, das ich dir von der Herrin von Bruchtal bringe«, sagte Halbarad. »Lange und insgeheim hat sie daran gewirkt. Aber sie entsendet dir auch eine Botschaft. Die Tage werden nun kurz, entweder erfüllt sich unsere Hoffnung, oder aller Hoffnung Ende ist nah. Daher sende ich dir, was ich für dich gewirkt. Lebe wohl, Elbenstein.« Und Aragorn sagte, »Nun weiß ich, was du da trägst. Trag es mir noch eine Weile.« Er wandte sich um und blickte zu den hohen Sternen im Norden auf, dann verstummte er und sprach kein Wort mehr, solange der nächtliche Ritt dauerte. Die Nacht war alt und der Osten grau, als sie endlich vom Klammtal wieder zur Hornburg hinaufritten. Dort wollten sie sich für wenige Stunden zur Ruhe legen und Rat halten. Merry schlief, bis Legolas und Gimli ihn weckten. »Die Sonne steht hoch«, sagte Legolas. »Alle anderen sind schon auf den Beinen. Komm, Herr Faulpelz, und sieh dir die Burg an, solange noch Zeit ist.« »Vor drei Nächten hatten wir hier eine Schlacht«, sagte Gimli, »und hier habe ich mit Legolas eine Partie gespielt, die ich nur um einen Ort gewonnen habe. Komm, schau dir an, wie das war. Und Höhlen gibt es hier, Merry. Höhlen wie nirgendwo auf der Welt. Was meinst du, Legolas? Sollen wir sie gleich besuchen?« »Nein, dazu ist keine Zeit«, sagte der Elb. »Verdirb dir die Freude nicht durch Eile. Du hast mein Wort, dass ich mit dir hierher zurückkehre, wenn noch einmal Tage des Friedens und der Freiheit kommen. Doch bald ist schon Mittag, und zu der Stunde hörte ich, wird gegessen, und dann geht es weiter.« Merry stand auf und gähnte. Die wenigen Stunden Schlaf genügten ihm bei weitem nicht. Er war müde und ziemlich niedergeschlagen. Pippin fehlte ihm, und er kam sich unnütz vor unter den anderen, die alle auf den eiligen Fortgang eines Unternehmens bedacht waren, das er nicht vollauf verstand. »Wo ist Aragorn?« fragte er. »In einer Kammer im Turm der Burg«, sagte Legolas. »Weder geruht hat er noch geschlafen, glaube ich. Vor einigen Stunden ist er dorthin gegangen, um sich zu bedenken«, sagte er, »und nur sein Vetter Halbarad ist mit ihm gegangen. Eine Ungewissheit oder eine Sorge plagt ihn.« »Ein merkwürdiger Tropf, diese Ankömmlinge«, sagte Gimli. »Mächtige Recken sind das. Die Reiter von Rohan sehen fast wie Schuljungen aus daneben. Kantige und verschrammte Gesichter haben die meisten, wie verwitterter Fels, ganz wie Aragorn selbst. Und sie sind schweigsam.« »Aber ganz wie Aragorn sind sie doch sehr höflich, wenn sie das Schweigen einmal brechen«, sagte Legolas. »Und hast du die Brüder Eladan und Elrohir hier auch bemerkt? Weniger düster ist ihre Rüstung als die der anderen, und schmuck und prächtig wie Elbenfürsten ziehen sie in den Krieg. Freilich nicht zu verwundern bei den Söhnen Elronds von Bruchtal.« »Warum sind sie gekommen? Habt ihr etwas gehört?«, fragte Merry. Er hatte sich nun angekleidet und den grauen Mantel über die Schultern geworfen, und zu dritt gingen sie hinaus zum zertrümmerten Burgtor. »Sie sind einem Aufruf gefolgt, wie ihr gehört habt«, sagte Gimli. »Nach Bruchtal, heißt es, sei die Nachricht gelangt. Aragorn braucht seine Sippe. Lasst die Dunedain zu ihm nach Rohan reiten. Doch von wo diese Botschaft ergangen ist, darüber sind sie nun im Ungewissen. Gandalf hat sie geschickt, würde ich vermuten.« »Nein, Galadriel«, sagte Legolas. »Hat Gandalf nicht in ihrem Namen vom Ritt der grauen Schar aus dem Norden gesprochen?« »Ja, du hast recht«, sagte Gimli, »die Herrin des goldenen Waldes. Sie ließ die Wünsche in vielen Herzen. Legolas, warum nur, haben nicht auch wir ein paar von unseren Vettern herbeigewünscht?« Legolas stand vor dem Tor, wandte sich um und blickte nach Nordosten. Sein ebenmäßiges Gesicht verriet Besorgnis. »Ich glaube, niemand von ihnen würde kommen«, antwortete er. »Ohne weit zu reiten ziehen sie zu Felde. Der Krieg sucht sie schon vor der eigenen Tür heim.« zusammen umher, sprachen von dieser und jener Wendung der Schlacht, gingen vom zertrümmerten Tor hinunter an den Grabhügeln der Gefallenen auf der Wiese am Rand der Straße vorüber, bis sie auf Helmsdamm standen und ins Klammtal hinabsahen. Die Todeshöhe erhob sich dort, schwarz, kahl und steinig. Und die große Fläche, wo die Hurons das Gras zertrampelt hatten, war deutlich zu sehen. Die Dunländer und viele von der Besatzung der Burg arbeiteten am Damm und auf den Feldern oder besserten die beschädigten Mauern dahinter aus. Doch schien alles sonderbar still. Es war die Stille der Ermüdung, in der das Tal nach dem großen Sturm zur Ruhe kam. Bald kehrten sie um und gingen zum Mittagessen in den Burgsaal. Der König war schon da, und gleich als sie eintraten, rief er Merry zu sich und ließ